Abschnitt 15 von Priester und Detektiv. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Priester und Detektiv von Gilbert Keith Chesterton. Übersetzt von H.M. von Lama. Der Hammer Gottes. Teil 1. Das Dörflein Bowen Beacon saß auf einem so steilen Hügel, dass seine hohe Kirchturmspitze sich nur wie ein kleiner Berggipfel ausnahm. Am Fuße der Kirche stand eine Schmiede, aus der gewöhnlich roter Feuerschein strahlte, und Hämmer und Eisenstücke lagen stets unordentlich hingeworfen umher. Ihr gegenüber, jenseits der Kreuzung roh gepflasterter Straßen, lag das Blaue Wildschwein, das einzige Wirtshaus des Ortes. An dieser Straßenkreuzung und um die Stunde eines bleigrauen und silbernen Tagesanbruches war es, dass sich zwei Brüder trafen und miteinander sprachen, obwohl der eine den Tag begann und der andere ihn beschloss. Der hochwürdige und ehrenwerte Wilfred Bowen war sehr fromm und befand sich unterwegs zu irgendeiner strengen Gebetsübung oder Morgenbetrachtung. Der ehrenwerte Oberst Norman Bowen, sein älterer Bruder, war ganz und gar nicht fromm und saß noch im Abendgewande auf der Bank vor dem Blauen Wildschweine und trank etwas, was der philosophische Leser als sein letztes Glas am Dienstag oder sein erstes Glas am Mittwoch ansehen mag. Der Oberst selbst legte darauf wenig Gewicht. Die Bowens waren eine von den sehr wenigen adeligen, wirklich in das Mittelalter zurückreichenden Familien, und ihr Fähnlein hatte wirklich Palästina gesehen. Aber es ist ein großer Irrtum anzunehmen, dass solche Häuser in ritterlicher Überlieferung sich aufrecht erhalten. Wenige außer den Armen bewahren Überlieferungen. Aristokraten leben nicht nach Überlieferungen, sondern nach Moden. Die Bowens waren unter Königin Anna Mohocks Raufbolde und unter Victoria Meschers Stutzer gewesen. Aber wie mehr als eines der wirklich alten Häuser waren sie in den letzten zwei Jahrhunderten in reine Trunkenbolde und Gecken ausgeartet, bis sich sogar leise Anzeichen von Geisteskrankheit eingestellt hatten. Sicherlich lag etwas kaum mehr Menschliches in des Obersten wolfshungrigem Jagen nach Vergnügen, und sein chronischer Entschluss, nicht vor Tagesanbruch nach Hause zu gehen, zeugte mit schrecklicher Klarheit von dem Anzeichen der Schlaflosigkeit. Er war ein großer, hübscher, ältlicher Mann, jedoch von auffallend gelbem Haare. Er würde direkt blond und löwenhaft ausgesehen haben, doch lagen seine blauen Augen so tief in den Höhlen, dass sie schwarz erschienen. Auch standen sie ein wenig zu nahe beisammen. Ferner trug er einen sehr langen, gelben Schnurrbart, zu dessen beiden Seiten je eine von den Nasenflügeln bis zum Kinn reichende Falte oder Runzel sich herabzog, so dass ein höhnisches Grinsen in sein Gesicht geschnitten schien. Über seinem Abendgewand trug er einen merkwürdig hellgelben Rock, der mehr wie ein sehr leichter Schlafrock als wie ein Überzieher aussah, und auf seinem Hinterkopfe steckte ein außergewöhnlich breitrandiger Hut von lebhaft grüner Farbe, sichtlich eine fremdländische, aufs Geratewohl irgendwo aufgelesene Merkwürdigkeit. Bowen war stolz darauf, in solch nicht zusammenstimmendem Äußeren zu erscheinen, stolz darauf, die Gegensätze zum Zusammenstimmen zu zwingen. Sein Bruder, der Kurat, hatte auch das gelbe Haar und die Eleganz, aber er war bis zum Kinn schwarz eingeknöpft und sein Gesicht glatt rasiert, gepflegt und ein wenig nervös. Er schien für nichts anderes als für seine Religion zu leben, aber es gab Leute, welche behaupteten, und dazu gehörte vor allem der presbyterianische Dorfschmied, es sei mehr Liebe zur Gotik als zu Gott, und sein immerwährendes Herumspuken in der Kirche gleich einem Geiste sei nur ein anderer und reinerer Ausdruck des beinahe krankhaften Durstes nach Schönheit, der seinen Bruder den Weibern und dem Weine nachjagen ließ. Die Berechtigung dieses Vorwurfes muss jedoch angezweifelt werden, denn des Mannes praktische Frömmigkeit stand außer Frage. In der Tat war der Vorwurf zumeist nichts anderes als ein auf Unwissenheit beruhendes Missverstehen seiner Liebe zur Einsamkeit und zu verborgenem Gebete und gründete sich darauf, dass man ihn oft im Gebete kniend fand, nicht vor dem Altare, sondern an besonderen Orten, in der Krypta oder auf der Galerie und selbst auf dem Kirchturme. In diesem Augenblicke stand er im Begriffe, durch den Hof der Schmiede in die Kirche einzutreten, doch blieb er stehen und runzelte die Stirne ein wenig, als er seines Bruders tiefliegende Augen nach derselben Richtung starren sah. Auf die Annahme, dass das Interesse des Obersten der Kirche gelten könnte, verschwendete er keinen Gedanken. Es konnte somit nur die Behausung des Schmiedes in Frage kommen, und wenngleich dieser Puritaner war und daher nicht zu seiner Gemeinde gehörte, hatte Wilfried so etwas von Skandal im Zusammenhange mit einem schönen und ziemlich bekannten Weibe gehört. Er warf einen Blick voll Verdachtes über den Hof hin, als der Oberst lachend aufstand, um ihn anzureden. »Guten Morgen, Wilfried«, sagte er. »Wie ein guter Gutsherr wache ich schlaflos über meine Leute. Ich will eben den Schmied besuchen.« Wilfried blickte zu Boden und erwiderte, der Schmied sei fort, hinüber nach Greenford. »Ich weiß«, antwortete der Bruder mit einem stillen Lachen, »im deswegen will ich ihm einen Besuch machen.« »Norman«, versetzte der Geistliche, während sein Auge auf einem Stein am Wege ruhte, »fürchtest du dich nie vor Donnerschlägen?« »Was meinst du damit?« fragte der Oberst. »Ist dein Steckenpferd etwa jetzt Meteorologie?« »Ich meine, ob du nie bedacht hast, dass Gott dich auf der Straße niederstrecken könnte.« »Entschuldige«, antwortete der Oberst, »aber ich sehe, dein Steckenpferd sind Kindermärchen.« »Ich weiß, dass deine ist die Gotteslästerung«, gab der Geistliche in der einen empfindlichen Stelle seiner Natur getroffen zurück. »Aber wenn du dich schon vor Gott nicht fürchtest, hast du doch wenigstens allen Grund, die Menschen zu fürchten.« Der Ältere zog die Brauen hoch. »Die Menschen fürchten?« fragte er. »Barnes, der Schmied, ist der stärkste und größte Mann auf 40 Meilen ringsum«, warnte der Geistliche ernst. »Ich weiß, du bist kein Feigling oder Schwächling, aber er könnte dich über die Mauer werfen.« Dieser Hieb saß, denn er war nur zu wahr, und die tiefe Linie um den Mund und Nasenflügel trat noch schärfer und tiefer hervor. Einen Augenblick stand Oberst Bowen mit breitem Grinsen im Gesichte da. Aber im Nu hatte er seinen alten, grausigen, guten Humor wiedergefunden und lachte, wobei unter seinem gelben Schnurrbarte, wie bei einem Hunde, 2 Fangzähne hervortraten. »In diesem Falle, mein lieber Wilfried«, bemerkte er ganz sorglos, »war es sehr klug, von dem letzten der Bowens teilweise in Harnisch auszugehen.« Und er nahm den eigentümlich runden, grün überzogenen Hut ab und zeigte, dass er ihnen mit Stahl gefüttert war. Wilfried erkannte in der Tat einen leichten japanischen oder chinesischen Helm wieder, der einer Trophäe aus dem alten Ahnensaal entnommen war. »Es war der erste Hut, der mir zur Hand war«, erklärte der Bruder leichthin, »stets den nächsten Hut und das nächste Weib.« »Der Schmied ist nach Greenford hinüber«, versetzte Wilfried ruhig. »Es ist unbestimmt, wann er zurückkehrt.« Und damit wandte er sich ab und trat, sich wie jemand bekreuzend, der sich von einem unreinen Geiste losgesagt zu haben wünscht, gebeugten Hauptes in die Kirche. Ihn drängte es, solche Gemeinheit in dem kühlen Dämmerlichte seines hohen gotischen Gotteshauses zu vergessen, aber diesen Morgen sollte es nun einmal so sein, dass ein stiller Rundgang religiöser Übungen immer wieder von kleinen Zwischenfällen aufgehalten wurde. Als er die um diese Stunde stets leere Kirche betrat, erhob sich eilig eine Gestalt und schritt dem vollen Tageslichte des Haupteinganges zu. Als der Kurat sie sah, blieb er überrascht stehen, denn der frühe Beter war niemand anderer als der Dorftrottel, ein Neffe des Schmiedes, der sich weder um die Kirche noch um irgendetwas anderes bekümmerte, noch zu bekümmern imstande war. Man pflegte ihn den »verrückten Joe« zu nennen, und er schien keinen anderen Namen zu haben. Er war ein starker, einherschlotternder Bursche mit einem gedrückten, weißen Gesichte, dunklem, straffen Haare und stets offenem Munde. Als er an dem Geistlichen vorbeikam, ermangelte sein mondkälbernes Aussehen jeder Andeutung dessen, was er getan oder gedacht haben mochte. Nie noch hatte man ihn beten gesehen. Welche Art von Gebet sollte er jetzt verrichtet haben? Sicherlich eine außergewöhnliche. Wilfried Bowen stand noch lange wie angewachsen auf seinem Platze und blickte dem Idioten nach, wie er in den Sonnenschein hinaustrat und sogar sein liederlicher Bruder ihn mit einer gewissen gönnerhaften Heiterkeit begrüßte. Das Letzte, was er sah, war, wie der Oberst Pfennigstücke in Joes offenes Maul warf und sich den ernsthaften Anschein gab, es zu treffen. Das hässliche, sonnenbestrahlte Bild vollkommener Tölpelhaftigkeit und Vertiertheit ließ den Asketen endlich sich seinem Gebete um Reinigung und neue Gedanken zuwenden. Er schritt nach einer Kniebank unter einem farbigen Fenster in der Galerie, das er liebte, weil es immer sein Gemüt beruhigte, ein blaues Fenster mit einem lilientragenden Engel. Dort begann er nachzudenken, weniger über den Idioten mit seinem fahlen Gesichte und seinem Fischmaule. Mehr und mehr entfernten sich auch seine Gedanken von seinem schlimmen Bruder, der wie ein abgemagerter Löwe in seinem schrecklichen Heißhunger einherschritt. Tiefer und tiefer versank er in jene kalten und süßen Farben von Silberblüten und saphirenem Himmel. An diesem Platze wurde er eine halbe Stunde darauf von Gibbs, dem Dorfschuster, gefunden, der in Eile nach ihm geschickt worden war. Rasch erhob er sich, denn er wusste, dass eine Kleinigkeit Gibbs unter keinen Umständen hierher geführt hätte. Der Schuster war, wie in vielen Dörfern, ein Gottesleugner und sein Erscheinen in der Kirche noch um einen Grad außergewöhnlicher als das des Verrückten. Es war ein Morgen voll von theologischen Rätseln. »Was gibt es?« fragte Wilfred Bowen ziemlich steif, aber die Hand zitternd nach dem Hute ausstreckend. Der Gottesleugner sprach in einem Tone, der aus seinem Mund ganz auffallend achtungsvoll klang und in diesem Falle sogar eine gewisse urwüchsige Teilnahme verriet. »Sie müssen mich entschuldigen, Herr«, sagte er in heiserem Flüstern, »aber wir meinten, es wäre nicht recht, wenn wir Sie nicht sofort verständigt hätten. Ich fürchte, es ist etwas ziemlich Schreckliches geschehen, Herr. Ich fürchte, Ihr Bruder...« Wilfried ballte die zarten Hände. »Was hat er jetzt wieder Teuflisches begangen?« rief er in ungewollter Leidenschaftlichkeit. »Nun, Herr«, fuhr der Schuster hüstelnd fort, »ich fürchte, er hat nichts begangen und wird nichts dergleichen tun. Ich fürchte, es ist mit ihm aus. Sie kommen besser selbst herab, Herr.« Der Geistliche folgte dem Schuster eine kurze Wendeltreppe hinab, die sie nach einem stark über der Straße liegenden Eingange brachte. Bowen erfasste die Tragödie mit einem Blick, wie eine Landkarte breitete sie sich unter ihm aus. Im Hofe der Schmiede standen 5 oder 6 Männer beisammen, die meisten in Schwarz, einer in der Uniform eines Polizeiinspektors. Außerdem waren dabei der Doktor, der presbyterianische Pastor und der Priester von der römisch-katholischen Kapelle, wohin das Weib des Schmiedes gehörte. Der Letztere sprach eben ziemlich rasch und halblaut auf sie ein, die, eine wunderschöne Frau mit rötlich-goldenem Haare, auf einer Bank schluchzte. Zwischen diesen beiden Gruppen und gerade abseits vom Haupthaufen von Hämmern lag breit und flach auf seinem Gesichte ein Mann in Abendkleidern. Von der Höhe aus hätte Wilfried auf jede Einzelheit seines Gewandes und Äußeren herab bis zu den Bowenschen Ringen schwören können, der Schädel aber war ein einziger grässlicher Spritzer wie ein Stern aus Schwarz und Blut. Ein Blick genügte Wilfried Bowen, dann rannte er die Treppe nach dem Hofe hinab. Der Doktor, sein Hausarzt, begrüßte ihn, aber er schenkte dem kaum Beachtung. Er vermochte nur zu stammeln, »Mein Bruder tot! Was hat das zu bedeuten? Was ist das für ein entsetzliches Geheimnis?« Unheilschweres Schweigen antwortete ihm, dann meinte der Schuster, der mitteilsamste von allen, »Entsetzen genug, Herr, aber Geheimnis ist keines dabei.« »Was meinen Sie?« fragte Wilfried Aschfahl. »Es ist klar genug«, erwiderte Gibbs. »Es gibt nur einen Mann auf 40 Meilen in der Runde, der einen Schlag wie diesen führen könnte, und das ist der, der am meisten Grund dazu hatte.« »Wir dürfen nichts übereilen«, bemerkte ziemlich nervös der Doktor, ein großer, schwarzbärtiger Mann. »Aber als Fachmann kann ich nur bestätigen, was Mr. Gibbs über die Natur des Schlages sagt. Es ist ein ganz unglaublicher Schlag. Mr. Gibbs sagt, nur ein einziger Mann in diesem Bezirke könnte es getan haben. Ich meinerseits würde selbst ausgesprochen haben, dass niemand anderer dazu imstande gewesen wäre.« Ein Schaudern von Angst überlief die schlanke Gestalt des Geistlichen. »Ich kann es schwer verstehen«, meinte er. »Mr. Bowen«, bemerkte der Doktor mit gedämpfter Stimme, »es ist mir nicht gegeben, die Dinge zu umschreiben. Es ist noch zu wenig gesagt, wenn ich behaupte, der Schädel wurde in Scherben geschlagen wie eine Eierschale. Knochenstücke sind in den Körper und in den Boden getrieben, wie Kugeln in eine Lehmmauer. Es war die Hand eines Riesen.« Er schwieg einen Augenblick, blickte grimmig durch seine Brille, dann fuhr er fort: Das Ding hat ein Gutes, nämlich, dass es die meisten Leute auf einen Schlag von allem Verdachte reinigt. Würden Sie oder ich oder irgendjemand normal Veranlagter aus der Gegend des Verbrechens angeklagt, wir würden freigesprochen, wie man ein Kind von der Anklage freisprechen müsste, es habe die Nelson-Säule gestohlen. Das sagte ich eben auch, wiederholte der Schuster hartnäckig. Es gibt nur einen Menschen, der es getan haben kann und dem es zuzutrauen ist. Wo steckt Simon Barnes, der Schmied? Er ist hinüber nach Greenford, stotterte der Kurat. Wahrscheinlicher hinüber nach Frankreich, brummte der Schuster. Nein, er ist an keinem von diesen beiden Orten, ließ sich die unbedeutende und farblose Stimme des kleinen katholischen Priesters vernehmen, der sich der Gruppe zugesellt hätte. Tatsächlich kommt er soeben die Straße herauf. Der kleine Priester mit seinem Stoppelhaare und dem runden, wenig geistreichen Gesichte war kein Mann, um die Blicke auf sich zu ziehen. Aber wäre er auch so herrlich gewesen wie Apoll, so würde doch in diesem Augenblicke niemand nach ihm hingesehen haben. Alle wandten sich um und schauten nach dem Fußpfade, der sich durch die Ebene heraufwand und den in der Tat mit seinem ihm eigenen schweren Schritte und einem Hammer auf der Schulter Simon der Schmied entlang wanderte. Er war ein stark knochiger Mann von Riesengestalt mit einem dunklen Kinnbarte. Ruhig schritt er im Gespräche mit zwei anderen Männern seines Weges, und obschon er niemals besonders froh gestimmt war, schien er dennoch ganz unbefangen. »Mein Gott«, rief der atheistische Schuster, »und da ist auch der Hammer, womit er es tat.« »Nein«, bemerkte der Inspektor, ein verständig aussehender Mann mit rötlich-gelbem Schnurrbarte, indem er das erste Mal den Mund auftat. »Dort ist der Hammer, womit er es tat, drüben an der Kirchenmauer. Wir haben ihn und die Leiche gelassen, genau wie wir sie fanden.« Alles blickte dorthin, und der kleine Priester ging hinüber und sah stumm auf das dort liegende Werkzeug nieder. Es war einer der kleinsten und leichtesten von den Hämmern, und er würde unter den anderen kaum das Augenmerk auf sich gelenkt haben, doch an seiner Eisenkante klebte Blut und gelbes Haar. Nach kurzem Schweigen sprach der kleine Priester, ohne aufzublicken, und seine matte Stimme hatte einen neuen Beiklang. »Mr. Gibbs hatte kaum recht, wenn er sagte, es liege kein Geheimnis vor. Wir haben zumindest das eine Geheimnis, weshalb ein solcher Riese von einem Menschen einen so furchtbaren Schlag mit einem so kleinen Hammer versuchen sollte.« »Oh, das hat gar nichts zu sagen«, rief der Schuster eifrig, »was soll mit Simon Barnes geschehen?« »Lasst ihn nur«, versetzte der Priester ruhig, »er kommt von selbst hierher. Ich kenne die beiden, die bei ihm sind. Es sind sehr brave Burschen von Greenford, und sie kommen in die presbyterianische Kapelle herüber.« Gerade als er sprach, bog der große Schmied um die Kirchenecke und trat in seinen Hof. Dann blieb er unbeweglich stehen, und der Hammer entfiel seiner Hand. Der Inspektor, der undurchdringliche Unbefangenheit bewahrt hatte, trat sofort auf ihn zu. »Ich will Sie nicht fragen, Mr. Barnes, ob Sie etwas darüber wissen, was hier vorgefallen ist. Sie sind nicht verpflichtet, es auszusagen. Ich hoffe, Sie wissen es nicht und sind imstande, das zu beweisen. Aber ich muss nun einmal, der Form wegen, Sie im Namen des Königs, wegen Mordes, begangen an Oberst Norman Bowen, verhaften.« »Sie brauchen gar nichts auszusagen«, sagte der Schuster in zudringlicher Erregung. »Es muss alles erst erwiesen werden. Es ist noch nicht einmal erwiesen, dass es Oberst Bowen ist, dessen Kopf so zermalmt ist.« »Das hilft ihm nichts«, bemerkte der Doktor abseits zum Priester. »Das hat gar nichts mit Detektivgeschichten zu tun. Ich war beim Oberst Hausarzt und kannte seinen Körper besser als er selbst. Er hatte sehr zarte, aber ganz eigenartige Hände. Der Mittel- und der Ringfinger waren beide von derselben Länge. Oh, es ist der Oberst, so gewiss wie nur etwas.« Während er auf die auf dem Boden liegende Leiche niederblickte, folgten ihnen die Stahlaugen des regungslosen Schmiedes und hafteten darauf. »Ist Oberst Bowen tot?« fragte er ganz ruhig. »Dann ist er in der Hölle.« »Sagen Sie nichts! Oh, sagen Sie gar nichts!« rief der atheistische Schuster in verzückter Bewunderung für das englische Gerichtsverfahren. Denn niemand hängt so sehr am Buchstaben des Gesetzes wie der gute Freidenker. Der Schmied kehrte ihm über die Schulter das selbstbewusste Gesicht eines Fanatikers zu. »Das könnt ihr, ihr Ungläubigen, wie die Füchse auskneifen, weil ihr das weltliche Gesetz stets auf eurer Seite habt. Aber Gott wacht über die Seinen, und das wird euch heute noch offenbar.« Dann deutete er nach dem Oberst und fragte, »Wann starb dieser Hund in seinen Sünden?« »Mäßigt eure Sprache«, mahnte der Doktor. »Mäßigen Sie die Sprache der Bibel, und ich mäßige die meinige. Wann starb er?« »Ich traf ihn um 6 Uhr morgens noch am Leben«, stammelte Wilfried Bowen. »Gott ist gut«, sagte der Schmied. »Herr Inspektor, ich habe nicht das Geringste dagegen einzuwenden, dass Sie mich festnehmen. Sie sind es, der etwas dagegen einzuwenden haben dürfte. Mir liegt nichts daran, wenn ich den Gerichtssaal ohne einen Flecken auf meinem Charakter verlasse. Aber Ihnen ist es vielleicht nicht gleichgültig, mit einem Aufsitzer Ihre Karriere zu schädigen.« Zum ersten Mal sprach aus dem Blicke des Inspektors eine größere Beachtung für den Schmied, wie alle anderen sie ihm entgegenbrachten. Eine Ausnahme machte nur der kleine, seltsame Priester, der immer noch auf den kleinen Hammer niederstarrte. »Draußen stehen 2 Männer«, fuhr der Schmied mit schwerfälliger Klarheit fort, »brave Kaufleute aus Greenford, die ihr alle kennt. Sie können beschwören, dass sie mich von vor Mitternacht bis zum Tagesanbruch und auch später noch im Versammlungssaale unserer die ganze Nacht hindurch tätigen Erweckungsmission sahen. In Greenford selbst können noch 20 Personen einen Eid für die ganze Zeit ablegen. Wäre ich ein Heide, Herr Inspektor, dann würde ich Sie Ihrem Hereinfall zueilen lassen. Aber als christlicher Mann fühle ich mich verpflichtet, Ihnen die Gelegenheit zu geben und frage Sie, ob Sie mein Alibi gleich jetzt oder vor Gericht hören wollen.« Der Inspektor schien zum ersten Mal unentschlossen und meinte, »Natürlich wäre es mir lieber, Sie jetzt gleich laufen lassen zu können.« Ende von »Der Hammer Gottes«, Teil 1.